Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Den Gegensatz zwischen Nord und Süd, über den wird oft gesprochen, den gibt es auch in der Musik. Da geht es allerdings nicht um wirtschaftliche Entwicklung oder Wohlstand, sondern um gegensätzliche Stimmung, um Temperamente und Anmutung. Das zumindest hat meine Kollegin Olga Hochweiß beobachtet beim Durchhören der neuen Weltmusikalben in dieser Woche. Hier ist ihr Urteil. Das muss man gehört haben oder auch nicht. Tango ist nicht ihr Ding. Mariana Yegros aus Buenos Aires frönt der digitalen Cumbia. La Yegros nennt sie sich einfach, die Yegros. Suelta heißt ihr neues Album. Mach dich locker könnte man das übersetzen. Und die körperbetonte Energie unterstreichen gleich diverse Rhythmen. Von der Milonga über Tänze aus dem Nordosten Argentiniens wie Chamamé oder Carnavalito. Eine krude Mischung, so scheint's. Panflöten und Akkordeon schreien nicht unbedingt nach der Gesellschaft von Dance Beats. Der ein oder andere lautstarke Track zehrt durchaus an den Nerven. Andererseits imponiert die rhythmische und stilistische Vielfalt. Selbst Hip-Hop-Beats stehen Suelta sehr gut. Tenemos voz, wir haben eine Stimme, singt La Yegros. Wie ihre Hip-Hop-Kollegin aus Guatemala, Rebecca Lane, nutzt La Yegros den Club-Sound für frauenbewegte Inhalte. Ansteckend überbordend, mit nur einem Tick zu viel Latino-Klischee. Satte 14.000 Kilometer und gefühlt nicht viel weniger Dezibel-Lautstärke trennen die Argentinierin La Yegros von der samischen Musikerin Ulla Pirtijärvi. Deren Album Ashu ist der stille Gegenentwurf zum druckvollen Latino-Beat. Die Ureinwohnerin aus Lappland präsentiert darauf ein musikalisches Familienporträt. Jedes Stück erzählt von einem anderen Verwandten. Sie sind allesamt selbst Interpreten des traditionellen Yoik-Gesangs. Yoik, dieser einst von Schamanen tradierte, tief in der Natur verankerte rituelle Gesang, verliert in der Interpretation von Ulla Pirtijärvi nichts von seiner trancehaften Fremdartigkeit. Die Stimme klingt stellenweise animalisch, wie aus einer anderen Welt. Aber mit ihrem Ensemble schlägt die Musikerin trotzdem eine Brücke hin zu mitteleuropäischen Ohren mit E-Gitarre und dezenten Afro-Anleihen. Kein Zugeständnis an den globalen Musikmarkt, sondern schlüssig im neuen Kontext. Ein ungewöhnliches Album, Ashu. Einmal geht's zurück in den Süden, diesmal nach Portugal. Dort entstehen seit 2 Jahrzehnten die betörend schönen Klanggemälde des Akkordeonquartetts Danzas Ocultas. Die Förderung der Gruppe durch den Akkordeonisten der Gruppe Madredeus, echten Zeremonienmeister in der Melancholie, ist kein Zufall. Auch die verborgenen Tänze, so Danzas Ocultas zu Deutsch, zieht es ins Schwerblütige und der Sog wirkt geradezu magisch. Auf dem neuen Album Dentro de ese Mar gönnen sich die 4 Akkordeonisten von Danzas Ocultas auch diesmal wieder Auftritte exzellent ausgewählter Gastmusiker. Vom Cellisten Jacques Morellenbaum bis hin zu großartigen Sängerinnen wie Carminho und Celia Duncan. Hier sitzt jede Note, jedes Arrangement. Elegant und anmutig, elegisch, dann wieder aufbäumend. Dentro de ese Mar ist ein großes Meer voller Klänge, geheimnisvoll, aufregend, faszinierend, abgründig. Beachten Sie die Packungsbeilage. Dieses Album kann süchtig machen.